Okay, das nächste ist eine Co-Produktion aus dem Saarland und Berlin. Also schickt mir einer die Assis auf die Bühne hier. Das Teufelchen. Teufel, du Sau! Mach dich nackig. Bitte nackig. Was haltet ihr von Politik? Wir scheißen auf Politik! Eine gefährliche Frage. Jetzt oder nie! Kennst du die Situationen, in denen das Zauber kommt? Was du denkst, was du bist und was du glaubst? Und wenn es dann so weit ist, wirst du in die Enge getrieben. Und die Worte werden in ihrem Mund verdrehen. Jetzt oder nie, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Jetzt oder nie, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Seine Legende schon, aber nicht nur Musik. Und alle Leute fragen mich, was ich denk und damit meine. Es ist mir scheißegal, was ihr so weit von mir seht. Ich brauch sie nicht und auch nicht ihre Politik. Jetzt oder nie, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Jetzt oder nie, jetzt oder nie, jetzt oder nie. So sei ich jetzt nochmal, die Entscheidung liegt bei euch. Lasst euch nicht blenden und glaubt nicht all diese dummen Lügen. Ihr seid alt genug, entscheidet für euch selbst. Reicht mir in die Hand und scheiß auf Politik, genau wie wir. Jetzt oder nicht, jetzt oder nicht, jetzt oder nicht. Jetzt oder nicht, jetzt oder nicht, jetzt oder nicht. Komm schon! Yeah!